Kanaken überall, wo ich ihn geh. Kanaken überall, tun sie euch weh. Egal ob im Club oder im Café, so läuft das überall, Benz AMG. Alle Muschis, seid bereit für die Show. Alle Banken, seid bereit für neue Kontos. Dicke Autos, G-Star, Sonnenbank. Spieglein, Spieglein, die heißesten im Land. Dicke Batze, sind die reichsten im Land. Es sind Kanaken, so viel wie Sand am Strand. So viel wie Sand am Meer. Sand am Meer. Kanaken. Kanaken. So viel wie Sand am Meer. Sand am Meer. Kanaken. Kanaken. Kanaken. Kanaken. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bei uns ist Kämpfen Tradition. Die Ehre, unser Stolz, für den Kampf bekannt. Jianamin, Bishikudu, Kurdistan. Schau uns an, alles kann er kann. Hungrig wie Bären auf der Jagd nach Wohlstand. Königskette, Daytona und ein Benz. Ein 500er, bei dem jede Felge glänzt. Stellt euch nicht in den Weg, ihr seid gefickt. Es wird hart, hart, wenn ich euch krieg und aus Flip. Das sind meine Hobbys, beruflich Bandit. Ratar, er kam, er sah, er sieht.